ja. Das Huhn erstmal gebraten ist gewiss recht lecker. Das ist hingegen nur der Küchenwecker. Auch wenn er aussieht wie Big Mac, den stell mal lieber wieder weg. Oh, die Kartoffeln müssen dringend in die Erde. Ich hoffe, dass ich heute mit Hacken fertig werde. Was ist denn das? Das geht ihm ja durch Mark und Knochen. Es hat nicht viel gefehlt, der Hackenstiel wäre abgebrochen. Geh weg, beiseite, schnell, die Nase. Was kann das sein? Auf jeden Fall antik. Ob ich es anfasse oder lasse? Die Kakerlaken zeigen da mehr Mut. Es war ein Hebel und der Schlag damit tat gar nicht gut. Man denkt in so einer Lage meist total absurde Dinge. Ich muss dran denken, dass ich die Sofakissen in die Reinigung bringe. Die Kakerlaken denken nur daran, das Haus zu plündern, auch wenn's hoch oben schwebt. Der Kater möchte das verhindern. Das Haus sitzt weiter oben, wie auf einer Fahnenstange. Der Kater meint, ich komme da schon rauf, nur keine Bange. Mit einem Gleiter will er von dem Dach von Bobbys Haus abfliegen. Der scheucht ihn fort. Sekunden später sieht man den Kater auf der Wiese liegen. Es stimmt halt doch, dass Luft so wenig wie das Wasser Balken hat. Drum findet auch der zweite Anlauf mit Bodenhaftung statt. Man soll sich der Kabine einer stillgelegten Drahtseilbahn nicht zu vertrauensselig, lieber doch mit Vorsicht nahen. Das ist ja merkwürdig, da scheint jemand Musik zu machen. Und zwar moderne, klingt nach Disco-Pop. Das wäre schon zum Lachen, wenn in der Gondel jemand wohnt. Doch ganz genau so ist es. Ein ausgebremster Schlagerfuzzi. Er sang einst Love and Kisses. Oggi scheint von der Musik nicht sonderlich begeistert. Die Lautstärke hat ihm die Ohren zugekleistert. Wenn er nach ihrem Ende dennoch applaudiert, dann nur, weil er damit etwas im Schilde führt. Dass gerade jetzt die Raupe nicht mehr starten will. Lass mich mal, Junge, siehst du, so geht das. Nicht mit Gewalt, nee, mit Gefühl. Kakerlaken wollen eben mit dem Huhn von dannen schleichen. Da scheint ein Erdbeben das Haus hoch oben zu erreichen. Nein, falsch gedacht. Der Kater ist mit seinem panzerartigen Gefährt, der die geplante Fresserei der Kakerlaken stört. Die flüchten in dem Huhn, der Kater immer hinterher. Der Abluftsauger saugt es hoch. Dabei ist es 3 Kilo schwer. Die Ungeduld der Kater büßt, der Hebel bricht und Oggi in den Ofen düst. Das Huhn fliegt durch den Abluftschacht, das Gitter war zu locker angebracht. Dass nun der Vogel noch den Hebel trifft, das gibt es nur im Film. Darauf nehmen Sie mal Gift. Selbst auf die Gefahr, dass ich nun ausgepfiffen werde. Das Haus verschwindet jetzt tatsächlich in der Erde. Und nur das Huhn bleibt an der Wurzel hängen. Die Kakerlaken purzelnd weiter abwärts drängen. Da treffen wir sie in der Küche nun zu viert, mitsamt dem Kater, der wie sie noch immer auf den Braten spekuliert. Doch da durchbricht, wie ist sie hergekommen, ohne Seil und Schiene, den Küchenfußboden, die halb verrottete Kabine. Und ihr entsteigt natürlich. Ja, er ist es, der seinerzeit die Interpret vom schönen Love and Kisses. Was machst du denn da oben? Na komm, Purzel. Zeitgleich löst sich das Bratenhuhn mitsamt der Wurzel. Es landet haargenau auf Oggi. Na, da trifft sich's gut, dass der Herr Interpret auch so ein Hühnchen mit sich führen tut. Der Enterbten. Um Kratzer an den Möbeln zu vermeiden, ließ Oggi regelmäßig sich die Krallen schneiden von der Verflossenen seines lieben Herrn Cousin, der ganz entzückenden Marilyn Petricain. Die hat nun, da es an Reizen ihr nicht mangelt, sich kürzlich in Paris einen Millionär geangelt. Der Kater dachte, da bellen Freunde von dem dicken Hund von nebenan. Dabei pöbeln die drei ein süßes Katzenbaby an. Lieber Jack, da staunste, was? Der Oggi macht das nicht zum Spaß. Nein, er versucht da pädagogisch ganz korrekt, dem Kätzchen beizubringen, wie man Milch aus einer Schüssel schlägt. Ich trinke sie lieber aus der Tüte, wenn welche drin ist. Meine Güte, denkt Oggi, der ist wieder mal gar lieblich drauf. Der weiß doch, dass ich nachher frische Milch fürs Wochenende kaufe. Wahnsinnig aufgeweckt scheint ja das Kätzchen nicht zu sein. Auch zu dem Wolleknoll fällt ihm auf Anhieb gar nichts ein. Das ist nun wirklich süß, wie es unserem Oggi an den Fersen klebt. Der hat auch eine Idee, wie seinen Spieltrieb er vielleicht belebt. Er formt aus Alufolie eine Kugel, die schön knistert. Und siehe da, das Katzenkind zeigt Sinn dafür. Der Nachbar Hopson zeigt es gleich des großen Onkels Kür. Naja, das muss es auch noch lernen, dass man sein Spielzeug nicht verschluckt, stattdessen nach den eigenen und nach Nachbars Mäusen guckt. So, denkt der Kater, ich mach dann für heute Schluss, wenn es begriffen hat, dass man nach draußen geht, wenn man mal muss. Der Schmerz des eingeklemmten Schwanzes wird gemindert, wenn Zärtlichkeit aus dritter Hand gepaart mit Schnurren ihn lindert. Rührei im Vogelnest das Fell verkleistert. Der Rabenvater guckt nicht sehr begeistert. Oggi bezieht von ihm eine ordentliche Tracht Prügel. Noch sauer hat das Kätzchen er darauf aufmerksam gemacht, dass Vögel Kätzchens Feinde sind und nur gemacht zum Fressen. Das Kätzchen nickt und es verspricht, es niemals zu vergessen. Nicht ganz geheuer scheint ihm aber irgendwie und irgendwo die Sache mit dem Katzenklo. Damit das kleine Ding gleich richtig lernt, hat Oggi ordentlich gedrückt. Genau in dem Moment, als ihm das Produzieren des Lernmittels geglückt, weist Jack mit Vorwurf darauf hin und macht sich damit nicht beliebt, dass es ja außer dieser Tüte mit dem Rest darin noch immer keine frische Milch in diesem Hause gibt. Das Kätzchen alle Wetter zeigt sich tatsächlich gelehrig. Dem Hund zeigt man, sofern man auf ihn trifft, es ganz gehörig. Oggi, der sich gerade freute, kriegt einen Schreck. Na, Kleines, lass das lieber. Geh da wieder weg. Der dicke Hund merkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass das Geschehen von ihm nicht geschätzte Ausmaße annimmt. Na sowas. Kaum hast du dich verwundert rumgedreht und dumm geguckt, hat doch der kleine Tausendsasser die Kakerlaken schon verschluckt. Dafür gibt's ein Diplom, ausgefertigt, eigentlich auf Mäuse. Dazu auf blauem Samt im lilanen Gehäuse die Fliegenklatsche, silbern als Trophäe. Dann vielen Dank für alles, Onkelchen. Ich gehe. Abschiedsschmerz macht Oggi leicht benommen. Auf alles, was es jetzt zu lernen gilt, muss schon der süße Fratz von selber kommen. Sieh an, er hat ihm etwas zur Erinnerung dagelassen. Der Kater kann sein Glück noch gar nicht fassen. Am nächsten Samstag steigt bei Nachbar Jonischkeit ein großes Fest, wenn Oggi seinen Kohl, der dann soweit ist, von ihm schnippeln lässt. Hat sich da unterm Kohlkopf eben was bewegt? Der Kater geht einen Schritt zurück und überlegt, ob nicht. Da greift ein Patschhändchen ihm ins Gesicht. So viel steht fest, ein Engerling oder gar Maulwurf ist das sicher nicht. Du liebe Zeit, es ist ein Baby, rosarot und rund und schreit. Der Storch, der wegfliegt, kann ihn nicht mehr hören. Dazu ist er schon zu weit. Bob, der den herben Duft der Zinien im Grunde mag, denkt, sie riechen dieses Jahr so völlig anders. Ja, ich frag mich, hat der Wind gedreht und kommt das von der Kläranlage? Ach so, ein Baby. Die gibt's diesen Herbst auffällig viel, gar keine Frage. Mit einem Griff in Bobbys Unterlippe will das liebe Kindel den Hund wohl ablenken vom Inhalt seiner Windel. Vielleicht hat es auch nur den Klapperstorch gesehen, der das Geschwisterchen gebracht. Man hört es lautstark krähen. Der Himmel weiß, was Meister Adebar sich dabei denkt, wenn er mit Babys Hund und Katz so großzügig beschenkt. Ha ha ha! Was sich den dreien dann nähert, ist der Schatten von einem Fallschirm. Die drei Babys hatten leider eine Landung, die recht unsanft war. Drum sann auf Abhilfe der nette Meister Adebar. Auch Oggi sinnt. Nur bei dem Kater geht es darum bloß, wie wird er die drei plärrenden Windelpuper los? Ja, hattest du denn angenommen, das Unternehmen könnte gut ausgehen? Dem dicken Hund mit Hinterlist, wenn auch beklommen, die Schreihälse so mir nichts, dir nichts anzudrehen? Am nächsten Morgen sieht der Kater und ist sehr verdutzt, wie Bobby ihm zum Hohn den Lorbeerbaum zu einem riesen Schnuller stutzt. Zu allem Übel kommt jetzt auch der Storch noch angeflattert. Der Kater hat mit ihm gerechnet, er ist nicht sehr verdattert. In Bobbys mit Radar bestückter Storchabwehrzentrale blinkt neben dem Gepiepse rotes Licht mit einem Male. Und das bedeutet, jemand nimmt soeben Kurs auf das Objekt. Oh, Bobby weiß, wer dieser jemand ist, der sich im Korb versteckt. Was er nicht weiß, er hat dem Dicken etwas mitgebracht. Und zwar eine ganz besonders unliebsame Fracht. Ja, ja, der Kampf hat seine Spuren hinterlassen. Und außerdem hat sich der böse Bob was einfallen lassen. Er packte, was da pupt und plärrt, in ein gepanzertes Gefährt. Und das verlässt, nach einer ferngelenkten Ehrenrunde, sein Grundstück. Sehr zur Freude von dem Hunde. Mit diesem Trampolin hat Oggi Bob um den Erfolg betrogen. Kaum hat die Kugel es berührt, ist sie zurück und auf den Köter draufgeflogen. Der gibt nicht auf. Er schießt die Plagegeister auf den Mond. Dass startende Raketen oft Spiränzchen machen, ist man ja gewohnt. Jetzt hören Sie mal, all diese Babys waren hier niemals geordert. Ich schreibe ans Jugendamt, sie seien total überfordert. Auf der Mauer, auf der Lauer. Leider eben nicht. Es ist nicht anzunehmen, dass das Kampfgeschwader angenehme Überraschungen verspricht. Bobbys Bestechung löste eiderdaus, wie in New York der Stromausfall vor vielen Jahren, den größten Babyboom in der Geschichte aus. Hat man denn damals eigentlich erfahren? Ach was, schwamm drüber. In seinem Garten steht der Hund und lacht. Er hat dafür einen guten Grund. Vorbei an seiner Hecke schiebt als 40-facher Vater Oggi den Milchvorrat für 21 Tage. Gestiftet und bezahlt von Oggis Sponsor, der Molkerei Braunlage.